bisschen lauter. Ich bin zwar ein bisschen müde, sonst sehe ich ein bisschen frischer aus, aber ich bin erst letzte Woche zurückgekommen aus dem Gebet und habe seitdem gleich wieder gearbeitet voll. Insofern fehlt mir so ein bisschen die Entspannungspause. Ich habe mich gerade über mich geärgert, dass im Schrank steht ein Buch, was ich mitgeschrieben habe. Also ich schreibe nebenbei auch so ein bisschen anarchistische Bücher und habe mich geärgert, dass ich überhaupt nichts mitgebracht habe. Das wäre natürlich so ein Heimspiel mit dem Angebot, noch so verbilligte Alte loszuwerden, aber das nächste Mal vielleicht. Ich berichte euch von Rojava. Ich hätte auch hinschreiben können 2014 bis 2018. 2014 war ich das erste Mal da. Ich werde gern gefragt, warum machen Sie das oder warum machst du das? Die Antwort ist immer dieselbe. Also 2014 waren ja, das werdet ihr euch erinnern, die meisten von euch diese gruseligen Bilder von der belagerten Stadt Kobane, wo bis auf ein paar, man kann fast sagen, ein paar Quadratmeter im Grunde genommen der IS die Stadt erobert hatte, wo im letzten Moment mit Hilfe, das muss man als wichtigen politischen Faktor immer werten, mit Hilfe der US-amerikanischen Luftwaffe, der Dash, wenn ich sage Dash, ist das IS, also IS und Dash ist dasselbe, der Dash wieder rausgeschossen wurde, natürlich dann vor allem am Boden immer wieder mit dem hohen Blutzoll durch die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, Männer, Frauen gemischt oder auch reine Fraueneinheiten. Damals gab es diese Bilder im Fernsehen, jetzt habe ich relativ engen Kontakt zu kurdischen Leuten. Ein enger Freund von mir ist auch Kurde. Und die Entscheidung war einfach damals, ich bin von Beruf unter anderem Notfallarzt, bringe ich das ein oder sitze ich zu Hause, mache die Glotze aus oder mache mir Gedanken oder mache das, was die meisten machen, in Hilflosigkeit erstarren. Also ich hatte mich damals entschlossen, noch runterzufahren. Damals Kontakt aufgenommen mit Medico, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Oh ja, die Handys aus, das wäre bestimmt eine gute Idee. Und Medico hat gesagt, sie schicken ja eigentlich keine Teams, haben mich damals an Vorläufer von Kados verwiesen, das werden vielleicht manche von euch kennen, kleine Organisation aus Berlin. Die haben dann gesagt, ja, wir brauchen jemanden für eine Recherche, und dann bin ich mit einer Übersetzerin, mit einer kurdischen Übersetzerin und einem Fotoreporter, den ich schon lange kannte, das erste Mal da gewesen. Das war der Einstieg. Und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig dort. Damals, 2014, haben mir die Freunde unten, die kurdischen Freunde und Freundinnen gesagt, es kommen unglaublich viele Gruppen. Also weil bestimmt auch nachher die Frage kommt, was kann man machen? Kann man da unten sich engagieren oder sonst irgendwie? Ja? Es kommen unheimlich viele Leute und unheimlich viele Gruppen, halten die Faust hoch, halten Transparente hoch und werden nie wieder gesehen. Das war die Antwort. Also sie waren damals schon immer freundlich, immer nett und immer zuvorkommend, extrem gastfreundlich, aber schon so ein bisschen sauer gefahren, weil halt eine ganze Menge Leute das als Projektionsfläche für ihre eigenen politischen Ideale benutzen, aber sich weiter darüber hinaus nicht engagieren. Das war auch für mich dann die Entscheidung, das fortzusetzen. Und ich war dann im Jahr 2015 zweimal da, habe erstmal da im Krankenhaus gearbeitet von Sedic Gagne. Und wenn man da eine Zeit lang arbeitet, dann gewinnt man natürlich ein anderes Verhältnis zu den Leuten. Ich spreche leider nach wie vor nur ein paar Brocken Kurdisch, was immer so ein Desaster ist, vor allem wenn man mit Leuten reist, die auch schlecht Englisch sprechen, wobei das Englisch meiner Freunde inzwischen 1000-mal besser ist als mein Kurdisch, nämlich da bei weitem überholt. Da steht nochmal in Kürze so ein paar Basisangaben über das politische System in Rojava, zumindest das, was es anstrebt. Und interessanter fast, ihr könnt es ja mal überfliegen, interessanter ist eigentlich die Landkarte, weil die zeigt eigentlich damals 1.3.2015, die zeigt eigentlich die drei Kantone, wie es damals aussah. Also als ich das erste Mal da war, war das Gebiet im Osten noch kleiner. Ja, also da war sozusagen der Dash, alles was schwarz ist und grau ist, war damals noch Dash, IS, war im Grunde genommen konnte man hinspucken. Also alle größeren Städte waren so, dass man, wenn man 10, 20 Kilometer gefahren ist, ist man an Dash geraten. Also das im Grunde genommen muss man sich wirklich immer wieder vor Augen halten. Dieses Gebiet, von dem wir heute reden, oder was jetzt von der Türkei mit islamistischen Hilfstruppen erobert worden ist, das ist mit einem hohen Blutzoll, das meiste davon ist mit einem sehr hohen Blutzoll vom Dash erobert worden. Ja, und um das schon mal vorwegzunehmen, dafür, dass jetzt mit deutschen Waffen oder ja, westlichen Waffen der NATO-Staat Türkei und der Zuhilfenahme islamistisch-fundamentalistischer Söldnertruppen Afrin erobert hat, das ist schon eine recht zynische Angelegenheit und ist so ein bisschen das ja, negative Sahnehäubchen, passt eigentlich zu dem, was hier in Deutschland los ist, was so die Verfolgung anbelangt von Leuten, die hier auf die Straße gehen, ob das jetzt das Zeigen von JPG-Fahnen ist oder das Zeigen anderer Symbole, wenn dann die Personalien festgestellt ist, wird, was noch die harmloseste Variante ist, oder in Gorleben ein Gehöft gestürmt wird mit 60 Bullen, um dann die Transparente zu entfernen, dann finde ich das also nur noch zynisch. Da unten halten die Leute die Köpfe hin, schießen den IS raus, mit Waffenbrüderschaft zur westlichen Welt, vorneweg die Amerikaner. Und hier werden dieselben Leute verfolgt. Ja, und die Sympathisanten davon werden hier entsprechend dann verfolgt oder mit Geldstrafen belegt, wenn sie die Symbole tragen. Es kommen zwei Landkarten. So sieht das Gebiet im Grunde genommen aus, bevor die Türkei einmarschiert ist. Ich will ein bisschen was dazu erklären. Wir sehen alles, was gelblich ist. Das war auch gelblich, also Ockerfarben. Was Ockerfarben ist, ist sozusagen unter kurdischer Kontrolle, Selbstverwaltungskontrolle. Ihr seht den Fluss Euphrat. Wo ist der Fluss Euphrat, Leute? Ihr braucht einen Pointer oder so. Ja, das, ich habe keinen Pointer. Das ist immer ein bisschen diffizil. Ich versuche mal hier so ein bisschen, ohne dass mir das Bild wegsagt, hier wo der Cursor... Ah, ich habe es gewusst. So, also da wo das Ding... zu sehen ist, dass der Euphrat, ja, hier. Der Euphrat, westlich davon ist noch ein Gebiet, das ist Minbij. Das ist sozusagen der westlichste Teil von dem großen zusammenhängenden Gebiet, was jetzt auch noch unter Kontrolle, unter kurdischer Kontrolle ist. Und in diesem Gebiet sind auch amerikanische Truppen, es sind auch französische Truppen da. Deutsche sind beteiligt in der Ausspionage vom Luftraum. Und das Gebiet westlich davon, vom Gebiet Minbij, seht ihr grün gepunktet? Ist das grün? Ja, ist grün. Das ist das sogenannte Euphrat-Shield. Das Euphrat-Shield ist schon vor geraumer Zeit erobert worden von der Türkei, um zu verhindern, dass der westlich gelegene Kanton Afrin sich direkt anschließt an die östlichen Kantone, an die östlichen kurdisch kontrollierten Gebiete. Was natürlich ein strategisch nachvollziehender Gesichtspunkt war, dass die Türkei da einmarschiert ist, weil nichts hasst das System Erdogan mehr als ein zusammenhängendes Autonomiegebiet unter kurdischer Kontrolle direkt an der Nordgrenze von Syrien. Gibt gleich noch ein weiteres Bild, das zeigt noch eine größere Fläche. Was momentan, wir kommen nachher noch zu Afrin, was auch unter stark türkischem Einfluss ist, ist das sogenannte Gebiet der sogenannten Freien Syrischen Armee. Das ist so das Gebiet unterhalb von Afrin, da drüben. Dieses Gebiet, ja? Das da. Das ist letztendlich auch unter stark türkischem Einfluss, was hier immer durch die Medien geistert. Freie Syrische Armee ist eigentlich weitgehend sind islamistische Organisationen. Es gibt also nicht diese am Anfang vom Westen immer so gehypten demokratischen Protestgruppen und bewaffneten Gruppen gegen das Assad-Regime, wo der Westen ordentlich geschürt hat und auch der CIA ordentlich geschürt hat, sondern das ist im Grunde genommen alles jetzt islamistisch unterlaufen. Sehr stark ist Al-Nusra, die sind haben sich umbenannt, die nennen sich öfter anders, ist eine Al-Qaida-nahe Gruppierung, also die hat er das Sagen. Und in dieses Gebiet sind jetzt auch die Leute hin verschubt worden, die nördlich von Damaskus, also nordöstlich von Damaskus, dieses umkämpfte Gebiet noch gehalten haben. Die werden mit Bussen jetzt in dieses Gebiet gefahren, sodass man dann feststellen muss, dass leider, hoppla, das ist momentan die Karte, sieht man, das ist übrigens sehr zu empfehlen, die War Map, Syrian Civil War Map, könnt ihr googeln. Gibt es immer aktuelle Karten und aktuelle Auseinandersetzungspunkte. Wenn man diese Dinger dann anklickt, dann sieht man, was da passiert ist. Das stellt sich also jetzt momentan als weitgehend als Ist-Situation dar. Das heißt, wir haben diese hellblaue Zone, Die ist türkisch besetzt, eindeutig türkisch besetzt. Afrin ist türkisch besetzt und diese grüne Zone ist auch unter starkem türkischen Einfluss. Da haben die Türkei hat mehrere Militärbasen dort in dem Gebiet. Was rot ist, ist unter Kontrolle vom Assad-Regime. Ich sage gleich nochmal was zu dem Verhältnis zwischen Assad-Regime und kurdischen Leuten. Assad-Regime ist aber nicht alleine, bekanntermaßen sind die Russen da. Und wer eine starke Einflussposition dort hat, ist der Iran. Um das vorwegzunehmen, wir sind ja mit dem Hilfskonvoi gefahren von Kamischlo aus. Kamischlo, seht ihr oben noch so einen roten Fleck. Ich erkläre gleich, warum da noch ein roter Fleck ist. Also Assad-Regime in dem kurdischen Gebiet. Über Minbij mit dem Hilfskonvoi nach Afrin gefahren, in diese Zone. Und da brauchten wir, um da durchzufahren, die Genehmigung nicht nur von Assad-Regime-Leuten, sondern explizit von Russen und von iranischen Militärs. Und dieser Konvoi wurde auch von russischen Soldaten kontrolliert. Also wir haben dort eine Gemengenlage, die ist relativ komplex. Insofern ist es auch so, dass die meisten Menschen bei dem Hören von Syrien, Krieg in Syrien, eigentlich abschalten und sagen, ich durchblicke das schon lange nicht mehr. Ist ja toll, was sie da machen, aber verstehen tue ich das alles nicht. Wir wollen heute mal versuchen, da ein bisschen Licht reinzubringen. Das ist jetzt die letzte Karte, ich will euch da nicht überfrachten. Oder ist es die letzte Karte? Das ist die Vorweg. Ja, es ist die letzte Karte. Erstmal, ihr seht, ja vielleicht noch was zur Erklärung, ihr seht da oben innerhalb des kurdisch kontrollierten Gebietes, oben bei Kamischlo, noch eine Anzahl roter Punkte. Michael, die Leute wissen nicht, wo Kamischlo ist. Kamischlo, ihr wisst nicht, wo Kamischlo ist. Du weißt es aber. Katastrophe. Also ihr seht da oben, rote Flecken. Ockerfarbenen Gebiet, das ist Kamischlo. Kamischlo gilt als die Hauptstadt der kurdischen Zone, der kurdischen Kantone. Stadt mit, kein Mensch weiß es genau, wir sagen immer 400.000 Leute mit Umland. Kann auch mehr sein, kann auch ein bisschen weniger sein, je nachdem, was man für ein Gebiet umfasst. Es gibt im Gebiet von Kamischlo, ist unter kurdischer Kontrolle, Stadtverwaltung ist kurdisch, aber es gibt dort noch eine, sagen wir mal, Enklave, die ist meiner Meinung nach kleiner wie das, was hier eingezeichnet ist. Die besteht vor allem in ein paar offiziellen Gebäuden, zum Beispiel die Hauptpost. Elementar aber ist der Flughafen. Der Flughafen ist noch unter Kontrolle vom Assad-Regime. Da fragt man sich, warum tolerieren das die Kurden und Kurdinnen? Die tolerieren das vor allem deshalb, weil es gibt eh noch einen Resteinfluss in diesem Gebiet vom Assad-Regime, habe ich vorhin schon gesagt. Also es ist so, dass man zwar in einer Art politischen Konkurrenz steht und es gibt durchaus auch immer wieder mal militärische Auseinandersetzungen zwischen Assad-Gebiet und kurdischem Gebiet, ja? Oder beziehungsweise Syrian Democratic Forces, wie es heißt, SDF, also Kurden mit Bündnispartnern und Bündnispartnerinnen, die dieses ockerfarbene Gebiet da verteidigen oder gegen den IS zu erweitern suchen. Die Lage ist also fragil, aber man toleriert diesen Flughafen zum Beispiel, weil die Kurden die Möglichkeit haben, damit ins Ausland zu fliegen. Man kann nicht einfach einen internationalen Flughafen sich aus den Rippen schnitzen, das geht nicht, weil die anderen Länder nicht mitspielen. Das heißt, dieser Resteinfluss wird sozusagen toleriert, weil man Vorteile davon hat. Das politische Ziel dürfte unschwer zu erkennen sein, also es geht ja auch nicht um eine völlige Abspaltung oder Autonomie im Sinne eines eigenen Staatsgebiets, ein Fehler, den die Kurden und Kurdinnen, die wesentlich konservativer sind, eher clanstrukturmäßig organisiert sind, im Nordirak gemacht haben. Also ich sage immer Barzani, Talabani. Das wäre sozusagen das im Osten angrenzende Gebiet, was jetzt nicht eingezeichnet ist, ist auch kurdisch. Die hatten ja letztes Jahr diesen Versuch von Autonomie auszurufen und sind prompt gegen die Wand gelaufen, gegen die Wand von allen anderen Staaten sozusagen und der irakischen Zentralregierung. Die haben dann erstmal den internationalen Flughafen in Erbil zugemacht. Also das ist völlig in die Hose gegangen. Diesen Fehler macht man da nicht, sondern man sagt, man hält ein fragiles Verhältnis, was zum Beispiel jetzt auch ermöglicht hat, dass man durch das Assad-Regime-Gebiet diesen Hilfskonvoi hat fahren können. Also das ist schwer nachzuvollziehen. Es ist wirklich nicht kein Kuschelverhältnis. Zum Beispiel gab es in dem Gebiet hier unten, ja, das ist das Gebiet von Deir ez-Zor, hier ist Raqqa, da, hier ist Deir ez-Zor, ihr werdet noch Bilder sehen von Raqqa. Da liegen Ölquellen, da gab es vor einiger Zeit einen Versuch von russischer Seite und Assad Regime-Seite, diese Ölquellen zu erobern. Da sind erstmal 250 Leute von Assad und russischen Hilfstruppen massakriert worden von der amerikanischen Luftwaffe, weil ans Öl will man dann doch nicht die anderen lassen. Ja, nur um mal einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über die Strukturen und nachher kommen wir wieder auf die momentane Lage zurück. Das ist so eine formale Vorgabe. Vorhin war ja schon so ein kleines Interview. Ich werde immer gefragt, vor allem wenn ich hier so Heimspiel habe, anarchistische Kreise, ist mir immer ganz begeistert, super, Basisdemokratie und alles super. Ich bemühe mich da eigentlich eher um ein realistischeres Bild. Ich sage immer, es gibt basisdemokratische Ansätze und es gibt Strukturen. Da ist das ein Stück weit umgesetzt, aber das zieht sich nicht durch die gesamte Gesellschaft durch. Und es ist auch nicht so, dass alles Gold was glänzt. Also wenn man das erzählt, um mal ein Beispiel zu nennen, wo war das mal in Nähe von Hamburg, ja, habe ich einen Vortrag gehalten, auch hier sozusagen in unseren Kreisen, da wurde dann gesagt, das ist doch super, da gibt es ja noch nicht mal eine Polizei. Also völliger Quatsch, natürlich gibt es da eine Polizei, die Asaish, die ist sogar allgegenwärtig, die macht die Straßenkontrollen und die ist auch ziemlich heftig im Kontrollieren, wer reist ein, wer reist aus. Es gibt auch dort sowas wie eine Art Wehrpflicht. Man wird zum Beispiel nicht dazu verdonnert, an der Front gegen eine Dasch zu kämpfen, aber man ist gehalten, zumindest jede Familie ist gehalten, eins oder zwei Ableger, je nachdem wie viele Kinder da vorhanden sind, irgendwie in den Dienst zu entsenden, sei es in eine Art Polizei oder Kontrolldienst oder auch meinetwegen in die kämpfenden Truppen, wobei das Letztere meiner Meinung nach noch freiwillig ist. Aber es ist nicht so, dass es da nicht irgendwie Regularien gibt, die möglicherweise hier bei dem einen oder bei der anderen durchaus so ein bisschen Zähneknirschen verursachen würden. Also das ist ein Kriegsgebiet. Und wir haben dort eine Kulturkonfrontation, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wir haben dort eine Kulturkonfrontation und eine politische Konfrontation zwischen basisdemokratischen Vorgaben, wo man auch die Einschränkung machen muss. Es gibt ja diese, es wird immer gesagt, eine gewisse Nähe zur PKK. Also um auch mal nicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, die gewisse Nähe zur PKK ist eine totale Enge zur PKK. Ja, also man kann nicht in ein öffentliches Gebäude reingehen, ohne dass einem überlebensgroßes Bild von Abo entgegenlacht. Das geht auch so weit, dass das im Frauenzentrum so ist. Also wenn ich ins Frauenzentrum gehe, wer hängt an der Wand? Abo. Ja, da habe ich gefragt, warum hängt denn der Genosse Abo bei euch an der Wand? Da wurde mir gesagt, ah, der hängt da nicht als Mann. Wir wissen natürlich, wir haben dann gelacht, wir wissen natürlich genau, warum du fragst. Ich habe auch gesagt, das wäre schlechterdings bei uns in Deutschland wahrscheinlich ein unmögliches Ding, dass da in irgendeinem Frauenzentrum irgendein Typ hängt. Ja? Sondern der hängt da als Vertreter unseres revolutionären Aufbruchs und als Symbol und der ist jetzt so lange im Knast und das ist sozusagen der menschlichen Ebene entrückt. Ich übertreibe es jetzt mal. Und es ist tatsächlich so, dass die Ideen von APO und der PKK einen ganz eminenten Einfluss haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ökologie ist nicht besonders stark verbreitet dort in den Breiten von Nordsyrien. Also wenn man da von A nach B mit dem Auto fährt, dann fliegt doch mal die eine oder andere Flasche aus dem Fenster, was wir hier nicht machen würden, aus ökologischen Gründen. Und wenn man dann sagt, hier sag mal, warum schmeißt ihr denn da den Müll raus? Ihr versaut euch ja euer Land, dann sagen die, oh, das ist Syrien. Und wenn man dann aber sagt, APO möchte das nicht, oh, APO möchte das nicht, ja, dann zuckt man so ein bisschen zusammen. Also der ist schon eine Instanz, der APO. Ja, und um das noch ein bisschen auszuweiten, dass es nicht so einfach ist zu sagen, Basisdemokratie, alles super, Männer, Frauen gleichberechtigt. Was stimmt? Alle größeren zivilen Organisationen sind Männer und Frauen an der Spitze. Auch Herr Vassour, also der kurdische Rote Halbmond, hat Männlein, Weiblein oben an der Führungsspitze. Aber es ist ein langer Weg dahin. Und der Weg ist noch nicht so lang beschritten. Es geht um ein paar Jahre. Davor war eine archaische, teilweise mittelalterliche, feudal hierarchische Struktur männerdominiert, wie in den umgebenden Ländern auch. Das heißt, man kann sagen, das ist ein absoluter Lichtblick von dem, was da passiert. Aber es ist nicht so, dass es alles umgesetzt werde, sondern wir reden von einem Prozess. Also so muss man das ganz klar benennen. Ich bin auch Psychotherapeut und habe also vor, wann war es? 2017, im Frühjahr, habe ich auf Bitten von Herr Vassour, also Herr Vassour ist kurdische Rote Halbmond, habe ich einen Kurs gehalten, weil das immer so ein bisschen unterbelichtet ist, über Stress. Wie geht man mit Stress um? Wie geht man mit Kriegstraumata um? Und dann habe ich in Derrick einen Kurs gehalten. Da waren eine ganze Menge junger Frauen, die kamen dann abends zu mir und haben dem Übersetzer, also ich brauchte natürlich wieder einen Übersetzer, unter Tränen das Leid geklagt, was sie für Schwierigkeiten hätte, weil sie sich zum Beispiel in jemanden verliebt hätten und die Eltern wollten das nicht. Also so Probleme wie zum Beispiel Familienstruktur, die Dominanz von Familie, die Dominanz von den sozialen Gemeinschaften, die ist noch extrem stark. Also ich würde mal stark unterstellen, die meisten von uns hier hätten enorme Probleme, Also was so die eigene Lebensgestaltung oder die Entfaltung des Individuums ist, hier hat hier einen ganz anderen Stellenwert. Da unten ist wesentlich mehr Kollektiv, Familie, gesellschaftliche Ansprüche, gesellschaftlicher Druck, hochambivalent. Das kann einen gewissen Schutz bedeuten, das kann dich aber auch als Individuum enorm unter Druck setzen. Ja, also wenn wir über basisdemokratische Strukturen reden, reden wir von einem politischen Ideal und von der Vorgabe, was zunehmend versucht wird umzusetzen, was aber noch Zeit braucht, um sich wirklich zu verankern. Um auch eine Frage zu benennen, warum, es gab jetzt vor einiger Zeit Kommunalwahlen. Ja, die Kommunalwahlen wurden von den konservativen Leuten, die zum Beispiel eher auf Barzani und Talabani stehen, also die nordirakischen Clans, wurden die boykottiert. Und ich habe dann gefragt, was wäre denn, wenn wirklich die Wahlen jetzt auf Gesamtebene laufen würden. Dann haben mir einige Insider gesagt, könnte knapp werden in manchen Gebieten, weil wir brauchen einfach noch Zeit, die politische Philosophie und die Vorgaben wirklich in die Menschen rein zu transportieren und zu verankern. Also ich möchte heute hier nicht irgendwie einen beschönigenden Vortrag halten über das tolle paradiesische Rojava, sondern ich will hier einen realistischen Eindruck vermitteln und ich glaube, das kommt so ziemlich hin, wie ich das sage. Also wenn ich sage von basisdemokratischen Prozessen oder dieses Schema, das wird tatsächlich versucht umzusetzen, wo es neben den eben bekannten Schwierigkeiten noch weitere Schwierigkeiten gibt, das ist die militärische Ebene, weil die JPG zum Beispiel oder die Fraueneinheiten, die sind nicht basisdemokratisch organisiert. Wir haben eine ganz klare Kommandostruktur von oben nach unten. Wir haben eine ganz klare Kaderstruktur und der Einzelne oder die Einzelne kann sich nicht aussuchen, wo er stationiert wird oder sowas oder wo du deinen Job machst. Sondern das kommt von oben nach unten in Form von einem Einsatzbefehl. Man kann das zwar diskutieren ansatzweise, aber die Struktur ist schon so, dass manchen anarcho-freiheitsliebenden Leuten verdammt nochmal die Klammer gehen würde, wenn man da wirklich arbeiten will. Das sage ich auch jedem, der das vorhat. Man kann das machen. Du kriegst dann erstmal eine mehrmonatige Schulung, aber es ist, hat schon einen guten Grund, weshalb viele Leute es nicht durchhalten und wieder gehen. Ja. Ja. Verzeihung, aber das braucht ja jede Armee, die kämpfen muss. Ich will es gar nicht werten. Ich gebe es nur wieder. Man kann es anders organisieren. Also ich sage mal, Spanien 36 wurden die Offiziere und Offizierinnen gewählt. Die hatten dann Kommandogewalt für die Zeit, wo sie gewählt waren. Also das wäre zum Beispiel, wenn man es alternativ diskutiert, noch eine Verbesserung des Systems. Aber das muss man auch erstmal wollen und muss man erstmal umsetzen können. Wir haben dort andere Ausgangssituationen. Also es macht gar keinen Sinn, mit unserer westlichen Idealvorstellung dahin zu gehen und das als Maßstab anzulegen. Insofern hast du recht. Ja, ich gebe das erstmal so wieder. Also, ja? Wenn man jetzt ich bin kein Anarchist, aber wenn man jetzt mit einem anarchistischen Überanspruch dahin geht irgendwie, ja, und jetzt anfängt irgendwie so da rumzunägeln oder so, ja, ziemlich in dem Sinne. Na, das weißt du ja nicht, ob ich da gemägelt habe oder nicht. Aber ich gebe das erstmal so wieder, weil ich will, wie gesagt, keine Illusionen verbreiten, sondern das ist genau die Realität. Ohne, dass ich das erstmal werte. Nochmal, wir haben dort, und du hast vollkommen recht an dem Punkt, eine militärische Auseinandersetzung, da geht es um die blanke Existenz. Der IS ist kein Spaß, ihr werdet bald noch Bilder sehen, wo ich auch nicht der Meinung bin, man kann da jetzt irgendwie, hat viele Spielräume für irgendwelche sozialen Experimente. Da geht es um die Wurst, also ganz zu schweigen, wenn man es mit der türkischen Armee zu tun hat. Ja. Was ihr hier seht, jetzt kommen ein paar Bilder, das sind also keine Urlaubsbilder, es wird nachher auch ein bisschen heftiger werden, also wenn da jemand irgendwie zu zart beseitet ist, ich sag vorher, wenn es schlimmer wird, dann Augen zu machen. Nur mal um zu zeigen, unter was für Bedingungen das stattfindet, das ist eine Mauer, die hat die Türkei gebaut an der gesamten Nordgrenze Rojavas. Von Westen nach Osten über hunderte von Kilometern. Die läuft teilweise so, dass die, hier würde man sagen, Bundesstraße vom Osten nach Westen oder von Westen nach Osten direkt an dieser Mauer entlang geht. Die ist Meter hoch. Auf der anderen Seite sind Stacheldrahtverhaue, Wachtürme und Panzer, oftmals deutscher Produktion. Und als ich das letzte Mal jetzt unten war, wie gesagt, ich bin erst Folgewoche zurückgekommen, kam es durchaus vor, dass die auch nicht jetzt, dann rede ich nicht von Afrin, sondern in Gebieten weiter östlich, um Serekanya und Kamischlo, dass die auch mal über die Mauer geschossen haben auf irgendwelche scheinbar für sie militärischen Ziele. Also in Serekanya haben sie einen Mann getötet und ein Kind schwer verletzt, einfach mal über die Grenzmauer geschossen. Ja? Diese Mauer ist auch ein Symbol für ein Embargo. Also wenn es darum geht, ich gehe nochmal zurück, wenn es darum geht zu sagen, wie wird die Versorgung da statt, wie findet die statt? Also früher war viel Schmuggel von der Türkei raus rüber, ja, möglich. Das ist natürlich durch so eine Mauer und scharfes Schießen extrem erschwert. Man kommt auch nicht mehr von der Türkei einfach rüber, auch als Helfer nicht. Also ich bin einmal von Suruç aus mit medizinischen Ersatzteilen im Rucksack, also für künstliche Nieren, dort eingereist nach Kobane. Das ging damals noch, ich glaube 2015. Das ist inzwischen natürlich völlig unmöglich, abgesehen davon, dass ich sofort verhaftet werden würde in der Türkei, kann man auch nicht mehr irgendwie den kleinen Grenzverkehr da machen. Also das ist momentan dicht. Das heißt, die Versorgung mit Gütern, auch das ist wieder Verhältnis Assad-Regime und Rojava, läuft, indem man auf Seiten des Assad-Regimes noch Handel treibt oder Sachen einkauft, zu Kriegszeiten immer überteuert, oder sie aus Nordirak versucht, über den Tigris zu transportieren. Also was hier der Euphrat ist, ist die andere Grenze, ist der Tigris, Zweistromland, ihr erinnert euch an den Religionsunterricht, manche von euch. Von Irak geht auch was, aber das ist alles Embargo. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die werden dann halt phasenweise einfach nicht geliefert. Zum Beispiel ist momentan Narkotika sind knapp und Muskelrelaxantien für schwerverletzte Leute in den Kliniken. Also das ist ein Riesenproblem. Mal gehen auch zum Beispiel die Insuline aus und die Zuckerkranken gucken in die Röhre. Ja, also diese Mauer ist mehr als ein Symbol. Die bedeutet Embargo, und Embargo ist knallharte Bedingung überhaupt für Existenz. Ich will euch ein bisschen was sagen über Hawassa Akkord. Also ich bin großer Anhänger dieser Organisation, weil das sozusagen eine Struktur ist innerhalb des Gesundheitswesens, die mir ans Herz gewachsen sind, weil ich jetzt seit 2014 mit denen arbeite. Also wenn da Spenden gesammelt werden, ich nehme die mit, die kommen zu 100% da an, oder ihr macht es über Medico, die ziehen 8% ab, im besten Fall manchmal auch 15%. Der Rest kommt auch an. Die betreiben in dem gesamten Gebiet, und zwar ist das in den Jahren immer mehr geworden, Ambulatorien, wo sie die Basisversorgung, die medizinische sicherstellen, Apotheken, ich hatte vorher immer noch so ein paar Bilder drin, das habe ich rausgenommen, sonst wird es zu viel, Apotheken, wo Medikamente an die bedürftige Bevölkerung umsonst ausgegeben wird. Also das gibt es tatsächlich. Dann kommt dann sinnigerweise die Frage, woher weiß man, ob jemand irgendwie noch begütert ist oder ob jemand bedürftig ist. Das wiederum wird festgestellt, indem man mit den Regionalkomitees oder mit den Stadtteilkomitees, basisdemokratische Strukturen, ihr erinnert euch, zusammenarbeitet. Die machen Listen der Leute, die bedürftig sind. Die sind in den Apotheken vorhanden, und dann kommen die Leute mit einem Rezept vom Doktor oder der Frau Doktor, und dann sagen die, ich brauche hier mein Novaminsulfon oder sonst irgendwas, ja, oder mein digitales Präparat für meine Pumpe. Und dann gucken die, wenn der auf der Liste der Bedürftigen ist, kriegt er das umsonst. Ansonsten muss er in die verbliebenen Apotheken gehen, da kostet dann halt wesentlich mehr. Also so läuft die Organisierung. Und Herr Vassour betreibt also nicht nur diese Ambulatorien. Teilweise gibt es da komische Krankheiten wie Leishmaniose. Das ist so eine Art, kann man sich vorstellen, also Motten einem die Haut anfressen oder die Organe. Also Krankheiten, die es hier auch nicht gibt. Das wird da auch gemacht, spezifisch. Die meisten Kurdinnen tragen kein Kopftuch, wenn die Frage auftauchen sollte, aber manche tun es, und das ist da eigentlich auch gar nicht irgendwie, wird nicht diskutiert. Religiöse Auseinandersetzungen erlebe ich da eigentlich nie. Das ist einfach kein Thema. Das ist so, wie wenn hier einer fragen würde, bist du katholisch oder evangelisch von Geburt an oder bist du ausgetreten, das ist einfach nicht relevant. Ja, also nur um die Dimension mal klar zu machen. Etwas eher Angenehmes. Herr Vassour, beziehungsweise die regionalen Gesundheitskomitees betreiben auch Kliniken. Ihr seht hier, als ich 2014 das erste Mal da war, sah die Klinik von Sereganje noch so aus. Das ist eine große Klinik. Die war bombardiert worden, weil sich dort Al-Nusra eingenistet hatte, also Fundamental-Islamisten, die damals in der Revolte gegen, also im arabischen Frühling, gegen Assad-Regime revoltiert haben und meinten, die könnten sich ihr Bröckchen rausholen. Die sind dann am Boden von den Kurden und Kurdinnen rausgeschossen worden, aber vorher ist das Krankenhaus noch von Assad bombardiert worden, also die eigentliche staatliche Klinik, die sah dann so aus. Und das Gesundheitskomitee und Herr Vassour hat also das wieder instand gesetzt, jetzt sieht es so aus. Nur um mal zu zeigen, was passiert denn auch mit den Spendengeldern. Was auch gemacht wird, bei der ersten Reise, die wir gemacht haben, 2014, haben wir festgestellt, es gibt nur noch wenig Ärzte und Ärztinnen, die operieren. Sehr, sehr viele sind geflohen. Einmal, weil eine gewisse Bedrohungslage da war, dann, weil viele Leute gesagt haben, also ich kann meine Kinder und meine Familie nicht diesem Kriegswirren aussetzen. Das war ein anderer Grund, aber es sind natürlich auch viele Ärzte und Ärztinnen geflohen, weil sie im Ausland einfach mehr verdienen als in einem Kriegsbürgerkriegsland. Muss man auch mal ganz klar sagen, leider Gottes. Das ist inzwischen besser geworden, also es sind wir jetzt wieder mehr Leute dort am Arbeiten. Was immer ein Schwachpunkt war, war die postoperative Versorgung. Also die Leute wurden zwar halbwegs vernünftig operiert, aber dann sind die Glieder versteift, weil keine Krankengymnastik gelaufen ist. Das war ein Riesendilemma. Wir haben dann schon relativ früh angefangen, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten darunter zu schicken und die wiederum haben andere geschult in Basisausbildung. Und man sieht hier das Haus der Verletzten in Kamischloh, wie also verletzte Soldaten und Soldatinnen. Wir haben extrem viele Leute, die gelähmt sind. Krieg ist kein Spaß, also sehr viele Leute sind gelähmt, weil sie Rückenmarkschüsse haben, die nie wieder laufen werden können, die für den Rest ihres Lebens im Rollstuhl sitzen. Also das sage ich jedem Kriegsromantiker gerne, Schusswaffen sind eine höllische Angelegenheit, das ist wirklich kein Spaß. Ja? Die sitzen da und müssen trainiert werden, damit sie nicht völlig versteifen. Das passiert da. Interessanterweise ist das Haus der Verletzten inzwischen geräumt, ist woanders hin verlegt worden, weil es in Sichtweise und in Schussweite der türkischen Kanonen liegt. Also das ist jetzt geräumt, dieses Gebilde, wo das Bild entstanden ist, 2017 noch, im letzten Jahr, ist jetzt woanders, weil die das beschossen hätten, wenn das noch bewohnt gewesen wäre. Hier seht ihr einen Schrank mit Prothesen. Also ich, nur ganz kurzes Bild, also sehr viele Leute haben einfach keine Arme und keine Beine mehr. Ja. Ganz schlimm sind Minenverletzungen. Der IS vermint gern das Gelände. Das heißt, selbst wenn der IS rausgeschossen ist, ist das Gelände nicht zu betreten. Die Minen sind überall, die sind auf dem Klo vergraben, die sind hinter Schränken, die sind unter Leichen versteckt. Wenn du dann die Leiche bergen willst, geht dir die Mine um die Ohren. Ganz unangenehm sind Verletzungen, wo Leichenteile in deinen Körper getrieben werden. Also es ist auch psychologisch ein besonderes Moment, wenn du die Kniescheibe deines IS-Gegners vielleicht in deiner Bauchhöhle wiederfindest. Ja, nur um mal so Aspekte zu nennen, die wir hier alle nicht kennen. Das sind so ein paar Bilder, nur um euch mal Eindrücke zu vermitteln, wovon wir hier reden. Das ist Tal Tamir, ist eine kleine Stadt. Da ist der IS 2016 reingefahren und hat drei Lastwagen gezündet, eins im Stadtzentrum, der hat dann erstmal das Sozialzentrum, die Krankenstation weggesprengt und im Hintergrund die christliche Kirche verwüstet. Ihr seht, das Dach halb abgedeckt. Herr Vassor hat dann eine kleine bestehende, vorher private Klinik angefangen aufzubauen. 2017 sah sie so aus, Ende 2017 war ich nochmal da, da sah sie dann so aus und jetzt ist er eingeweiht worden. Ja, die sind ganz stolz und sieht super gut aus und das ist das, was Herr Vassor macht. Ja, also das ist auch das, was besonders ärgerlich ist, wenn wir über Afrin reden. Es ist viel Geld auch reingeflossen und sehr viel Eigeninitiative und sehr viel Unterstützung und auch internationales Geld, nicht staatlich, aber von NGOs. Und das ist natürlich jetzt so, dass es mit dem Arsch gerade wieder kaputt getreten wird, was dort an Aufbauhilfe geleistet worden ist. Also das ist unter dem Aspekt, dass es durch ein NATO-Land zerstört wird, ist das ein besonderer Aspekt, dass da wieder jetzt Sachen zerstört und kaputt gemacht werden. Hevasor ist zuständig, neben den Gesundheitskomitees natürlich, für die Versorgung der Flüchtlingscamps. Es gibt dort auf dem kurdischen Gebiet Tausende und Abertausende Binnenvertriebene oder Vertriebene, die von Irak rüberkamen, von Mosul aus zum Beispiel, oder auch aus den Gebieten, die einfach noch vom IS besetzt waren, also Raqqa oder Tabqa, werdet ihr gleich Bilder sehen, ist die Bevölkerung geflohen, oft mehrheitlich arabischstämmig, was auch eine interessante Geschichte ist. Da gibt es auch sehr viele IS-Anhänger drunter, die dann auf die Flucht gehen, wenn es zu heftig wird. So dass also Flüchtlingslager existieren. Ich war jetzt gewesen gerade nochmal in Al-Haul. Da sind 15.000 Leute. Ja, 15.000 Leute, medizinische Versorgung läuft ausschließlich über Herr Vassor Akkurt, was den Aktivposten anbelangt. Und hier seht ihr jetzt noch ein Symbol einer anderen Organisation, mit denen habe ich auch schon eng zusammengearbeitet, um Ponte Per sind italienische Leute, hervorragend. Die stellen, wie gesagt, die Hilfsgüter zur Verfügung. Teilweise speisen die sich inzwischen aus europäischen Quellen. Am Anfang dürfte das nicht bekannt werden, weil es politisch nicht opportun war, dass man die kurdischen Leute überhaupt unterstützt. Das ist so ein, also ihr müsst euch vorstellen, da stehen Zelte von Horizont zu Horizont. Im Sommer brüllend heiß, im Winter gibt es da durchaus Schnee und Minustemperaturen. Das ist kein Spaß. Ich zeige das Bild immer ganz gerne, weil ich halte diesen Vortrag ja auch teilweise vor gut bürgerlichem Publikum. Und da gibt es natürlich auch immer diese AfD-Arschgeigen, die vor kurzem mit einer Delegation bei Assad waren und waren im Fünf-Sterne-Hotel und haben gemeint, warum so wunderbar, da können die Flüchtlinge doch zurückgehen. Ja, also das ist natürlich ein politisch-menschlicher Witz, sowas zu behaupten. Also der gesamte Norden, es gibt Gebiete, die sind nicht zerstört oder wenig zerstört, aber der gesamte Norden von Syrien ist am Arsch. Ja, da ist teilweise kein Haus mehr ganz. Es gibt Städte, die sind noch ganz, aber es gibt, wie gesagt, auch Tausende und Abertausende von Binnenvertriebenen auf dem Gebiet. Das ist die Apotheke von so einem Camp. Da ist dieselbe Struktur. Also die Leute kriegen ihre medizinische Umsorgung natürlich in den Camps umsonst. Aber auch da ist immer die Frage, wo kommt denn der Nachschub her? Ja, also das ist im Grunde genommen ist so, wenn wir von Basisdemokratie oder revolutionären Strukturen reden, das bedeutet einfach nicht nur irgendein Vorhaben oder ein Projekt oder irgendeine Philosophie, sondern es ist ein unglaublicher Knochenjob. Ja, und auch fürchterlich banale Probleme. Also das ist einfach die Frage, wo kriegst du einen Container Insulin her, damit du die nächsten Monate die Leute versorgen kannst. Ganz banal. Das sind nicht irgendwie, also man wird sehr schnell geerdet, wenn man dort ist. Ja. Wenn ihr da seht, ist mein Freund Sherwan. Sherwan war damals sozusagen zuständig für die Außenkontakte, ist Zahnarzt, ist noch keine 30, inzwischen ist er glaube ich gerade 30, ist inzwischen ein enger Freund von mir und der eine Co-Vorsitzende von Herr Vassour ist jetzt gewählt worden, zusammen mit Jamila, das ist dann die entsprechende Frau, an seiner Seite oder umgekehrt, die beiden machen das, nur damit ihr mal seht, mit wem ich da zu tun habe. Camp Arisha, Fluchtroute von Deir ez-Zor. Auch mal, um es auch zu benennen, erinnert euch, Deir ez-Zor, Landkarte, umkämpftes Gebiet, wo ich vorhin gesagt habe, da haben die Amerikaner Assad-Leuten auf den Kopf geschossen, 250 Leute massakriert. In diesen Zonen, das ist relativ grenznah zum Irak, sind arabische Leute geflüchtet, darunter extrem viele IS-Anhänger, was auch so ein Problem ist. Was machst du mit Tausenden von IS-Anhängern? Das ist ja nicht nur der Dasch hat auch Familie. Er hat auch Kinder. Der Dasch war jahrelang im Gebiet, er hat die Leute beeinflusst, er hat die Kinder eindeutig in eine ideologische Richtung gepresst. Das heißt, du hast eine Situation, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie Deutschland nach dem Dritten Reich. Zwar militärisch besiegt, aber die Leute haben noch das Nazitum im Kopf, tief geankert. Was machst du mit denen? Riesenproblem. Da sind Daschkämpfer zu Tausenden zum Teil interniert, die will keiner haben. Die europäischen Daschkämpfer will keiner haben. Ja, wenn die nach Deutschland zurück wollen, sagen die deutschen Behörden, wir haben da keine diplomatische Vertretung. Seht zu, was er mit den Leuten macht. Ja, jetzt kannst du ja auch nicht umbringen. Auch wenn manche dazu Lust hätten, diese Leute umzubringen, weil das verstößt gegen die Menschenrechte. Also ich habe zum Beispiel auch Daschkämpfer versorgt, medizinisch, selbstverständlich. Ja, das ist eine Frage der Ethik. Das ist aber ein Problem. Und was ich immer sage, in diesen Camps, wenn dann normale Leute kommen, also zivile Flüchtlinge, die, wo man das sieht vom äußeren Habitus, das könnte Dasch sein, du weißt es natürlich, das steht ja nicht irgendwie auf der Stirn geschrieben, die kriegen dann ihre erste positive Konfrontation, zum Beispiel tief verschleierte Frauen mit nicht verschleierten Kurdinnen, die sie medizinisch aber versorgen. Ja. Ich habe jetzt kein Bild mehr drin, weil ich es gekürzt habe. Da gibt es zum Beispiel die medizinische Versorgung im Camp Deir ez-Zor. Heißt, am Tag kommen da 200 bis 300 Leute. Da gibt es pro Woche 10 bis 20 Geburten. Ja, also das ist medizinisch eine Herausforderung. Und die wird getragen von den kurdischen Leuten. Und wie gesagt, tief verschleierte arabische Frauen kriegen da ihre Kinder bei Kurden, die halt ihr im besten Fall ihr buntes Kopftuch tragen. Schon das kann was bewegen unter Umständen. Ob es viel bewegt, ist offen. Also es gibt sehr viele offene Fragen. Das ist Tabqa. Tabqa liegt am einem der größten Staudämme vom Euphrat. Was ihr da seht, ist das Krankenhaus. Und ihr seht da so komische Betonverschalungen, Betonwälle, die sind inzwischen wieder weg. Das hat der Dasch gemacht, das war IS, der hat das Krankenhaus in der Festung ausgebaut. Und diese Betonwelle findet man eigentlich regelmäßig und diese Sandhügel findest du auch überall. Oder diese umgedrehten Röhren, wo man durchlaufen kann. Also das ganze Land ist tief geprägt. Entweder die Gebäude oder die staatlichen Einrichtungen sind völlig kaputt. Also im Krankenhaus Tabqa waren im Keller hunderte von Leichen. Die haben da rumgegammelt. Also das ist inzwischen wieder in Betrieb genommen, auch von Herr Vassour. So sah das da aus. Wir waren damals noch im kaputten Ding. Das sind die ehemaligen OP-Säle, völlig leer gebrannt. Da kannst du nicht arbeiten. Und das ist eine Wandinschrift. Was bedeutet das? Section Clear. 29.08.17. Was könnte das bedeuten? Das heißt, der Raum ist klar von Minen. Du kannst noch nicht mal von der Straße runtergehen, weil am Straßenrand sind Sandhügel und wenn du die betrittst, sind unter Umständen deine Beine weg. Das heißt, wenn du nicht wirklich weißt, das Gebiet ist minenklar, kannst du Räume nicht betreten, du kannst Gebäude nicht betreten, du kannst Hinterhöfe nicht betreten, du kannst Autowracks nicht angucken, du kannst gar nichts machen, weil überall können Minen sein. Das heißt, es gibt Spezialisten und Spezialistinnen, die die Minen räumen. Darunter auch internationale NGOs eine. Also einen Job, den wollte ich nicht machen, da ziehe ich nur meinen Hut. Das sind so Probleme, die es da gibt. Und wenn dann der Raum clean ist, gibt es eine Inschrift, damit man das auch weiß. Ein Bild von Raqqa. Wir waren, Herr Vassour, als die Offensive war in Raqqa 2017, ist Raqqa letztendlich vom IS zurückerobert worden. Das ist ein Blick über die Dächer der Stadt. Hatten wir zwei Trauma Points, TSPs, Trauma Stabilization Points, weil der Dash, der IS war im Zentrum der Stadt, wo die Krankenhäuser lagen. Es gab keinerlei medizinische Versorgung mehr für die restliche Zivilbevölkerung, null. Das heißt, wir haben von Herr Vassour aus einen Trauma Point im Westen gemacht, einen im Osten. Das ist der Blick vom Dach des Trauma Points 2 im Osten. Einen Tag nachdem ich weg war, dort, ich war zufällig gerade in Kamischlo, also ich habe dort gearbeitet als Notarzt und Leute ausgebildet in Notfallmedizin, ist der Trauma Point beschossen worden. Auf unserer Schwelle ist ein kurdisch-englischer Journalist erschossen worden von einem Dash-Kommando, was die Straße erobert hat. Der ist auf unserer Schwelle gestorben. Also das heißt auch nochmal, nicht nur die Kämpfer und Kämpferinnen halten da die Rübe hin, sondern auch die Helfer, die dort sind. Kommen jetzt so ein paar Bilder. Das ist Point 1. Wir waren die Einzigen, die medizinische Hilfe geleistet haben. Das nächste Krankenhaus war 4 Stunden entfernt. 4 Stunden. Also wenn ihr hier einen Infarkt kriegt oder hier einen Blinddarm, dann seid ihr 10 Minuten in der Klinik. Dort 4 Stunden. Also das heißt, wir konnten die Leute stabilisieren und dann ging es, wenn es notwendig war, 4 Stunden auf die Schotterpiste durch unwegsames Gebiet in Richtung Norden, in Richtung Kobane oder andere Städte. Nur ein paar Szenen, ich mach's kurz. Das war ein Ereignis, da sind wir morgens rausgebimmelt worden, auch Trauma Point 1, da kam dieser Humvee und ich dachte, die bringen Verletzte. Da war ein Auto voller Leichen, eine Mutter mit ihren 4 toten Kindern. Das ist ein angeschossener Dash, der ist mir unter den Fingern weggestorben, das kommt vor. Aber wie gesagt, wir haben auch Dash-Leute versorgt, das gibt gar keine Diskussion. Herr Vassour versorgt auch Dash-Leute. Wenn die noch halbwegs klar bei Sinn waren, kam es vor, dass die noch gemurmelt haben, sie wollen sich von Frauen nicht anfassen lassen. Das gibt's, ja. Dass jemand schon halb im Sterben liegt und meine Krankenschwester darf ihn nicht berühren. Aber haben wir nicht lange diskutiert. Das ist auch unser Trauma-Point. Das ist ein verletzter Kämpfer. Leider auch gestorben. Auch Minenverletzungen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, also Schussverletzungen sind schlimm genug. Und Minenverletzungen heißt, da wird ja jemand hingelegt, der hat 100 Löcher im Pelz und 100 Metallsplitter überall. Ich komme jetzt zu einem aktuellen Teil, dann kommt jetzt dem Ende zu. Und dem aktuellen Teil. Wir sind diesmal angereist. Ich war unterwegs mit der katholischen Kirche, es war ein bisschen speziell. Ich bin gefragt worden vor ein paar Monaten von einem stellvertretenden Generalvikar des Bistums Münster und kurdischen Leuten, die dort so eine Hilfsorganisation haben, ob ich sie beraten könnte medizinisch. Die wollen Geld anlegen im Sinjar. Also Sinjar ist Schengal. Schengal ist an der irakisch-syrischen Grenze ein Bergzug, wo jesidische Menschen wohnen. Jesiden sind auch kurdisch, aber haben eine spezielle alte Glaubensform, ein paar tausend Jahre alt. Gelten bei den Dash-Leuten, bei den IS als Teufelsanbeter. Wer Karl May gelesen hat, hat ja auch schon mal was gehört, die Teufelsanbeter. Ist natürlich Quatsch, die beten nicht den Teufel an, sondern es ist eine ganz alte Religion mit Sonne und Pfauen sind heilig und Heilige gibt's und Engel. Haben eine Kultur, dass sie nur untereinander heiraten, das ist ein bisschen speziell. In Deutschland gibt's die größte Gemeinde außerhalb der Region, 100.000 Jesiden leben hier, Jesiden. Die sind besonders verfolgt worden in diesem Gebiet, was ihr da seht, ist Sinjar-Stadt, vor allem die jesidischen Stadtteile. Es gibt auch islamische Stadtteile, die sind weniger zerstört, sind von Dash völlig kaputt gemacht worden, völlig zerstört worden. Tausende von Männern sind geköpft und umgebracht worden. Ich habe Massengräber gesehen, ich habe mit einem Überlebenden geredet, der hat nur überlebt, weil er unter einem Leichenberg überlebt hat. Also grauenhafte Sachen. Tausende von Frauen und Kindern sind entführt worden, es sind noch 4000 vermisst, wenn die Zahl reicht. Also die Zahlen sind alle äußerst zweifelhaft. Und in diesem Gebiet will halt diese Hilfsorganisation medizinische Projekte unterstützen und interessanterweise, ich habe also die Verbindung hergestellt zu Herr Vassour, fließen auch da schon, obwohl es jetzt Irak ist, Querverbindungen zu Herr Vassour. Und die Gebiete sind auch teilweise unter kurdischer Selbstverwaltung. Es wird versucht aufzubauen, aber die irakische Zentralregierung lässt da viel zu wünschen übrig. Das ist im Sinjar-Gebirge, im Schengal. Es gibt auch da viel Geflohene noch, die sind vor dem IS damals ins Gebirge hoch, das ist 1400 Meter hoch ungefähr. Die Zufahrtswege wurden dann heftig verteidigt, auch von PKK-Einheiten, haben den Leuten das Leben gerettet, was die da nicht vergessen werden. Und die Türkei hat deshalb auch nicht ohne Grund gedroht, in Schengal bombardieren zu wollen, weil PKK dort wäre. Daraufhin hat sich jetzt in diesen letzten Tagen erst, letzte Woche, hat sich PKK-Einheiten offiziell da rausgezogen, um nicht einen Anlass zu bieten, dass türkische Bomber das Schengal-Gebiet bombardieren. Ja, inzwischen sind die jesidischen Leute aber selbst bewaffnet, haben Selbstverteidigungseinheiten, also vergleichbar mit der YPG. Da ist ein riesen Nachholbedarf, also da gibt es in dem ganzen Gebiet gibt's nur 2 Mini-Kliniken und schwer Erkrankte müssen auch 2-3 Stunden transportiert werden in die nächsten Städte. Also das Geld, was da die Hilfsorganisation da anlegen will, ist gut angelegt und die unterstützen da jetzt schon einiges. Insofern habe ich auch gesagt, ja gerne stehe ich da zur Verfügung. War auch ein ganz interessantes Team mit dem katholischen Priester, so ein bisschen Don Camillo und Peppone mäßig. War ganz nett. So, ich war eigentlich auf dem Weg zu Afrin Krankenhaus, um da zu arbeiten und zu gucken, wie die Situation ist, weil natürlich seit 20.01. war die türkische Belagerung von Afrin. Und wir waren gerade sozusagen aus dem Schengal raus und dann kam diese Generaloffensive mit dem Bombardement auch des Krankenhauses von Afrin. Ich hätte da einen Film, den will ich euch ersparen, weil das ist ein unglaubliches Gemetzel, also die Bilder, die da vorher waren, sind schon schlimm genug. Afrin Stadt ist bombardiert worden, es lagen Leichen in den Straßen, das Krankenhaus ist bombardiert worden, es gab bis zu dem Zeitpunkt der Schlussoffensive der Türken und der islamistischen Hilfstruppen, gab es von Herr Vassour dokumentiert um die 300 Tote, darunter viele Männer und Frauen und Kinder, nur Zivile. Ganz zu schweigen von den Toten und Verwundeten der YPG. Das Ergebnis ist bekannt, entgegen dem, was hier in den westdeutschen Medien verbreitet worden ist, dass die YPG die Menschen gehindert hätte, das Gebiet zu verlassen. Stand im Spiegel drin. Spiegel Online hat es verbreitet, war eine Falschmeldung. Also ich habe Augenzeugen berichtet, dass selbst über die Mikrofone, also über die Lautsprecher der Minarette, die militärischen Einheiten, Selbstverteidigungseinheiten, die Bevölkerung aufgerufen hat, das Gebiet zu verlassen, weil sie es nicht mehr verteidigen können gegen die Luftangriffe. Daraufhin sind wirklich Hunderttausende haben sich auf den Weg gemacht, teilweise mit wenig mehr als dem, was sie auf dem Leib tragen. Teilweise mit Traktoren, Fahrzeugen aller Art und sind in ein Gebiet geflüchtet. Ich weiß gar nicht, ob ich die Landkarte fotografiert habe. Ihr seht es am Ende nochmal. Also nördlich von Aleppo, also Assad-Gebiet. Es gibt noch ein Restgebiet unter kurdischer Kontrolle. Da sind auch Tausende. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Kamischlo. Herr Vassour hat dann einen Hilfskonvoi zusammengestellt. Ich habe viel Medienarbeit gemacht. Die Medien haben mir die Bude eingerannt, weil es halt hieß, deutscher Arzt vor Ort. Gab da so ein Interview mit dem Deutschlandfunk. Danach stand das Telefon nicht mehr still. Ich habe das auch genutzt. Es gibt ja immer wieder in unseren Kreisen Bedenken, wie man mit den Medien arbeitet. Ich bin der Meinung, man muss es offensiv nutzen. Also insbesondere deshalb, weil es wurde tatsächlich alles wiedergegeben von dem, was ich gesagt habe. Das kommt selten genug vor. Das mag eine gewisse Chance haben, ob das jetzt, man soll es nicht zu hoch hängen, aber letztendlich ist die Beeinflussung der öffentlichen Meinung oder der öffentlichen Wahrnehmung eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben in der politischen Auseinandersetzung. Sonst bräuchten wir auch keine Demos auf der Straße machen. Also das heißt, wir hatten da sehr viel zu tun, das ging von morgens bis tief in die Nacht und haben parallel hat Herr Vassour den Hilfskonvoi zusammengestellt. Mit dem sind wir dann zusammen, also ich bin dann mit, in Richtung Afrin gefahren. Das war insofern prekär, weil wir durch Assad-Gebiet durch mussten. Und ich habe vorhin schon gesagt, es gibt diese ganz fragile Zusammenarbeit, kann man nicht sagen. Also man ist immer bemüht, nicht aufeinander zu schießen. Ja, die haben den Hilfskonvoi dann durchgelassen. Zurück auf demselben Weg bin ich dann auch zurück. Zusammen mit dem Bus mit kurdischen Leuten, die von Afrin in das östliche Gebiet dann gefahren sind. Wir haben jedes Mal 6 Stunden gewartet, bis wir die Erlaubnis hatten von Assad, von den Russen und von den Iranern, bis wir fahren konnten. Und dann wurden die Lastwagen nochmal kontrolliert und nochmal kontrolliert und nochmal kontrolliert, dass wir also auch nur Hilfsgüter da transportieren. Also es war schon relativ ätzend, aber dann kamen wir letztendlich in Afrin-Gebiet an. Also nicht in dem türkischen Gebiet, das ist Minbic, da haben wir das Gebiet von Minbic verlassen und sind in Assad-Gebiet reingefahren, da seht ihr die Lastwagen. Wie viele Lastwagen? Also wir waren ungefähr 35 Lastwagen und ein paar Rettungswagen und so, zwei mobile Kliniken. Also 40 Fahrzeuge ungefähr. Und Personal und Lastwagenfahrer. Als wir ankamen, hatten wir Szenen, dass tatsächlich, das ist so ein entstehendes Camp, dass also Zeltstädte im Entstehen waren. Das haben vor allem die Regional- und Kommunalverwaltung, die kurdischen, gemacht, in dem Gebiet, wo die Leute hingeflohen waren. Also wie gesagt, man muss sich vorstellen, Tausende und Abertausende teilweise unter freiem Himmel, dann musst du erstmal Zelte irgendwie organisieren und es gab noch keine internationale Hilfe zu der Zeit. Ganz wenig internationales Rote Kreuz von Aleppo aus, aber marginal. Das heißt, die Ortsverwaltung, die kommunalen Selbstverwaltungen der kurdischen Leute haben dann die Zelte zusammengekratzt, die sie hatten, oder Restbestände vom UNHCR, die sie schon anderweitig mal hatten, haben die Zeltstädte da aufgebaut, da seht ihr, dass da Fläche planiert wird. All das in kürzester Zeit, weil die Leute teilweise wirklich unter freiem Himmel geschlafen haben. Ja, also die sehr viele schwangere Frauen wussten gar nicht wohin, die haben die Kinder unter freiem Himmel gekriegt. Teilweise waren die Leute verletzt, ich werde natürlich immer gefragt, was haben sie da gemacht, haben sie Verletzte versorgt, das war eigentlich da eher die geringere Aufgabe, weil das jetzt nicht direkt irgendwie, die Kriegsverletzten waren schon vorher auf der Strecke geblieben. Ja? Also was da ankam, waren Leute, die sich auf der Flucht verletzt hatten, klar haben wir die versorgt und es gab auch einen absolut eklatanten Mangel an medizinischer Basisversorgung, weil die Leute, es geht ja nicht nur um Verletzungen, sondern das sind Leute, die haben meinetwegen, sind psychisch krank, brauchen ihre Psychopharmaka, damit sie nicht durchdrehen oder Diabetiker ihr Insulin oder Leute mit hohem Blutdruck kriegen einen Herzkasper, wenn sie ihre Blutdrucktabletten nicht kriegen. Das ist ganz normal, der normale Querschnitt der Erkrankungen. Ja. All das ist Mangel und die medizinische Versorgung, wie gesagt, lag völlig danieder, sodass jetzt weitere Konvois organisiert werden und wir auch mit Hilfe der öffentlichen Druck gemacht haben, dass UNHCR, also Vereinte Nationen, die Gegend da unterstützt. Das ist so ein Blick in diese beginnende Zeltstadt. Das ist, wie gesagt, die Verletzungen hatten einen ganz anderen Stellenwert als meinetwegen Raqqa oder Minbic an der Front. Das ist die letzte Karte, die habt ihr vorhin schon gehabt. Damit endet auch der Vortrag erstmal und dann können wir Fragen oder Meinungen und Diskussionen machen. Also das ist momentan die Situation. Abschließende Bemerkung, ich werde auch gerne gefragt, wie geht denn das weiter? Also es zeichnet sich jetzt ganz klar ab, dass also Syrien in verschiedene Claim-Gebiete aufgeteilt wird. Es gibt einmal das Assad-Regime, gestützt von russischer Seite und von iranischer Seite. Das machen die natürlich nicht aus Menschenfreude, sondern weil sie was davon haben, nämlich politisch-ökonomischen Einfluss. Dasselbe findet statt, muss man eindeutig sagen, im Nordosten, also das große ockerfarbene Gebiet, sind unsere Leute. Aber mit militärischer Unterstützung durch die USA und auch Franzosen sind da, wo man gerne darüber diskutieren kann, was wäre denn, wenn die nicht da wären, jetzt angesichts der türkischen Bedrohung. Also ich sage ganz klar, wenn die Amis gehen, und Trump hat da ja vor ein paar Tagen so einen Spruch losgelassen, wo das Pentagon nichts von wusste, ja, ist ja so wieder so ein Brüller gewesen. Ich weiß aus meinen Quellen, und die sind nicht die schlechtesten, sage ich jetzt mal, dass es feste Zusagen gibt, dass die Amis bleiben und dass die Türkei nicht nach Minbic kommt und auch die Gebiete nicht erobern wird, weil sonst werden die Amis zurückschießen. Das ist mein Kenntnisstand. Es gab, was politische Dimensionen hat, auch ja vor einigen Tagen den Empfang bei Macron von der kurdischen Delegation im Élysée-Palast, was natürlich eine politische enorme Bedeutung hat, wenn man das vergleicht mit Bundesrepublik, wo sie hier halt gedisst werden oder die Symbole verboten sind. Da werden sie empfangen, da gab es eine Zusage von Schutz. Wie viel da zu erwarten ist, ist unklar, weil natürlich Frankreich nicht das Potenzial hat von USA. Aber es ist schon mal eine politische Dimension. Unzweifelhaft strebt die Türkei an, also das Erdogan-Regime in im Gebiet vom Euphrat-Schiel zu bleiben, was blau eingezeichnet ist, im Gebiet von Evrin zu bleiben, was auch blau ist. Ihr seht da noch so eine kleine gelbe Fläche, das ist noch kurdisch kontrolliert, was damit wird, ist unklar, da sind die Geflüchteten und im Gebiet nördlich von Aleppo auf Assad-Gebiet. Dann gibt es dieses auch türkisch schon besetzte Gebiet westlich, was noch grün ist. Das ist mehr oder weniger auch türkische Einflusszone. Das heißt, es kristallisiert sich so ein bisschen raus. Auch in den letzten Tagen habt ihr ja gesehen, es wird mal locker ein AKW geliefert von russischer Seite an die Türkei. Und dann wird Shaking Hands gemacht mit dem iranischen Staatspräsidenten. Also es wird im Trio Infernal sozusagen Assad, der Oberrusse Putin und Iran wird dann schon mal in so ein Partialabkommen verhandelt. Irgendwann wird man natürlich auch mit den anderen beteiligten Regionen reden müssen. Also es zeichnet sich ab, die Aufteilung der Claims, ein Gebiet europäisch, amerikanisch, kurdisch. Ist dann immer die Frage, wie sehr leidet darunter die kurdische Selbstverwaltung, wenn es so ein kapitalistischer Impetus da ist. Ja? Also wenn man zum Beispiel im Nordirak ist, auch kurdisches Gebiet, Barzani, Talabani, konservativ, das sieht aus wie Frankfurt Innenstadt. Da gibt es Hochhäuser, da gibt es dieselben Banken, da gibt es dieselben Shopping-Mills. Ja, also da ist der Einfluss ganz klar und das Öl fließt auch in die entsprechende Richtung, wo aber auch immer Öl in die Türkei geflossen ist. Also die nordirakischen, kurdischen, konservativen Leute verstehen sich gut mit Erdogan, muss man auch wissen. Das ist ein Hauptproblem, dass die Kurden untereinander leider sehr selten eine einige Position beziehen können und immer wieder gespalten wurden im Laufe der, ja, kann man sagen, der letzten zwei Jahrhunderte. Aber es wird zum Beispiel immer wieder versucht, sich nicht zu leicht zu verkaufen. Also es war zum Beispiel ja auch so, dass vorher die Russen da waren im Gebiet von Afrin, nicht die Amerikaner, die Russen waren im Gebiet von Afrin. Und die Russen haben ganz klar gesagt, sie bleiben da, wenn es politische Zugeständnisse gibt ans Assad-Regime von Seiten der kurdischen Selbstverwaltung. Und das wurde ja abgelehnt, daraufhin sind die Russen raus und haben das Gebiet den Türken beantwortet. Also es hätte niemals einen türkischen Luftangriff gegeben auf Afrin, wenn die Russen nicht vorher ausgegangen wären. Also man kann ganz klar sagen, wird immer gesagt, Russenbashing. Scheiß aufs Russenbashing, ja, sind einfach politische Realitäten. Die russische Regierung hat Afrin den Türken überantwortet. Arbeitet ja auch eng zusammen, liefert das AKW jetzt, es gibt Abkommen. Also das heißt, diese Claims, die abgesteckt werden über politische Einflusszonen, die zeichnen sich eigentlich auf diesem Gebiet ab. Was noch so ein bisschen unklar ist, ist diese Reste der freien syrischen Armee. Ich denke persönlich, die werden verschmelzen mit türkischem Erdogan-Einfluss. Der setzt dieselben Leute jetzt schon in Afrin ein, diese Söldner. Wenn du die anguckst vom äußeren Habitus und von ihren Symbolen, siehst du ganz klar Islamisten. Die jesidische Minderheit, die es dort gab im Gebiet, die ist in heller Panik geflohen. Also Jesiden, habe ich es vorhin erzählt, nicht nur im Schengal und Sinjar-Gebirge besonders verfolgt, die sind jetzt wieder auf der Flucht gewesen und sind da rausgerannt, damit sie nicht wieder massakriert werden oder festgebracht werden. Das ist ungefähr die Situation und damit bin ich am Ende meines etwas düsteren Vortrags.